verbleiben. Komm, bleib ich dir. Sicher, es wird Schreckliches geschehen. Wir wollen uns im Palast verwägen. Herodias, ich fange an zu zittern. Dieses Mal.